Im konkreten Fall müssen die Bewohner die volle Miete zahlen, obwohl die Wohnung mehr als 10 Quadratmeter kleiner ist als angepriesen. Zum Eishockey. In München hat am Nachmittag der Deutschlandcup begonnen. Das deutsche Team muss im ersten Spiel gegen Kanada ran. Los geht's um 19.45 Uhr. Das Auftaktspiel gewann die Schweiz mit 3:2 gegen die Slowakei. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. 3:07, hallo Autofahrer. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Heidelberg und Dossenheim 2 Kilometer Stau. Ein brandneuer Blitzer, Night 2 sogar, habe ich für Sie. Einmal in der Ortsdurchfahrt Waltersweier von Weier kommend wird geblitzt. Dann auf der B33 Hornberg-Niederwasser Richtung Drieberg, also der ist ein Stück weiter gewandert als heute Nachmittag, hat Erwin gemeldet. Auf der auf der B294 zwischen Wolfach und Hausach ein Blitzer. Auf der B462 Rastatt Richtung Gaggenau, kurz vor Gaggenau und am Ortseingang Teningen von Nimboy kommend. Und wenn Sie auch noch eine Meldung haben, dann einfach durchdingeln. Unser Charlie freut sich auf Ihren Anruf 0781 504 3311 und der ist jetzt dran. Charlie 2000. Ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende. Den Tee wie immer, Milord. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Mit Charlie 2000. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Retrofire. Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, gut auf Rolex tickt man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch, yeah. Wieder mein Solo ausritt in den Pose-Outfit, mach mich's mir nett, mach mich brett, fett drauf, shit, Pose, die Freunde mit Pose-Ausschnitt. Mach wie du meinst, mach wie ich mein, als auf du und rum, und Prügelein, ey, alles cool, mach wie du willst, er geht in Lügen, willst du ihm lieben, willst, er gibt mich weg, aller, mach Geld, er klau ich den, bis ich den Tag fest, nimm meine Mutter ein, diese Schlampe, besitze keine Energiesparlampe. Supreme and my

Ja, willkommen Nachtschwärmer, wie haben wir da volles Programm heute? Freitag, Hitradio Ruhr. Gib ich einen Fick auf Frauen wie mit den Chicks, tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Dina? Und die schreibe ich halt. Sie hat mich erdrückt, schreit, Grow, komm zurück. Doch ich hüpf gerade in die Air und fertig, mach den iPod an und alles, was ich hör, ist. Ja, wieder mal eine andere Version. Vanke und Easy. Und ich sage nochmal Hallo, Nachtschwärmer. Bei mir ist schon wieder Getümmel hier. Ja, sein Fanclub ist hier. Ja, er ist ja schon gut. Hast du die extra herbestellt? Hallo Al, hallo Peggy. Peg, du erinnerst dich an Charlie, du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Oh ja. Yeah. Nein, nein, da war ich nicht dabei. Aber heute verhältst du dich ruhig, Al, hä? Du wirst nicht mal merken, dass wir hier sind. Ja, genau, das hoffe ich doch. Wo ist mein Bier? Du kriegst keins. Macht Spaß? Ja, Sir! Now ready for takeoff. Na, dich ein? Sir, ja, Sir! Extinguish the cigarette. Gib's zu! Sir, ja, Sir! Baby cries, eyes look. Ja, Billy Chill. Chill. Michael Jackson mit Eric Price. Ein Spezialmix. Wir haben natürlich noch mehr Spezialitäten später noch. Klar, jetzt erstmal das hier. Eine Verkehrsmeldung Offenburg, Wichernstraße an der Kreuzung bei der Eichendorfschule. Unfall, Behinderungen. Und jetzt noch ein paar Blitzer. In der Ortsdurchfahrt Waltersweier von Weier kommen. B33 Hornberg Niederwasser Richtung Triberg. B294 zwischen Wolfach und Hausach. Und B462 Rastatt Richtung Gaggenau, Kurzfahrt Gaggenau. Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Das ist der Power ins Wochenende. Los, auflegen. Und Party! Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Chasing you all night, dancing to the song like move. your body to the beat. She's a freak like I'm a freak, I'm a freak, a freak, a freak. Yo, girl, why you teasing me? Just peep the scenery. I'm so ill at moving my feet that I don't even need a beat. So quick, stop, chick. Okay, keep showing me you're a dancing machine. Danza Kuduro, 19:38 Uhr am Freitagabend. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Oh ja, wir haben ja einen Geburtstag zu vermelden, Nachtschwärmer. Und zwar die Emily. Aus Gaggenau, Oberweier, hat heute Geburtstag, ihren 10. Ja, Elle, komm, gib bekannt, sie hat Geburtstag. Sie hat wirklich Geburtstag? Ja. Wie alt wird sie? 12? 30? 10, habe ich gesagt. Der ist so wenig anteilslos, ha? Bei Geburtstagen. Also Elle, wenn ich Geburtstag habe, dann geht's aber ab, hä? Bandys feiern keine Geburtstage. Ach komm. Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Naja, also das gibt's wirklich nicht. Wenn ich Geburtstag habe, geht's ab, Peggy. Schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Unmöglich, unmöglich. Yeah. Ja, 19.43 Uhr. Macht schon mal, ihr erlaubt, dass wir kurz in die Werbung gehen? Ja. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Und da sind wir wieder, live aus dem Stadion. Nach dem vierten Drittel steht es immer noch unentschieden. Der Schiedsrichter wirft die Münze. Doch was macht er denn? Er wirft die Münze direkt ins Publikum. Danke, das reicht für die Anzahlung für meinen neuen Mercedes. Ja, recht hat er. Schließlich gibt's bei S&G Automobil AG mit die günstigsten Autos in der Region. So ein Blödsinn. Münze werfen. S&G Automobil AG in Aachen, Kehl, Wolfach und Offenburg. Die Verlage von Das Telefonbuch fragen nach. Wussten Sie, dass Das Telefonbuch nicht nur Telefonnummern und Adressen kennt, sondern auch Ihr ganz persönlicher Stadtführer ist? Hä? Und wie geht das? Die Gratis-App von Das Telefonbuch gibt's mit kostenlosem Vollnavi. Das verwenden bereits Millionen Nutzer. Das Telefonbuch. Online, mobil und natürlich als Buch. Heute Nacht noch nichts vor? Clickme.de. Für Lust und Leidenschaft. Click-me.de. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Na, wollen wir Mittagessen gehen? Ich frag mal kurz meinen Geldbeutel. Na, Kleiner, was sagst du? Ich empfehle das McDeal-Menü für 4,99. Alles klar. Lass uns gehen. Oh Mann. Wie satt ist das denn? Jetzt das McDeal-Menü mit Big Mac und mittleren Beilagen für unglaublich günstige 4,99. Unverbindliche Preisempfehlung. Nur für kurze Zeit bei McDonald's. Ich liebe Leder auf meiner Haut. Und wenn meine Frau fragt, wo ich war? Im Lederhaus aus Leidenschaft. Christina Trebes bei den schönen Taschen. Becks & More. Christina Trebes. Offenburg Hauptstraße. Cool Savage. Live in Offenburg. Du willst die Wahrheit nicht sehen, um zu glauben, bevor es nach Angst am Start. 22. Dezember, Baden Arena. Cool Savage. Der Begründer und Wegbereiter des deutschen Rap. Als wäre das hier mein erster und mein letzter Track. Keine Promo, ich will nicht mehr dein Interesse wecken. Du weißt, Tickets bei reservix.de. Fahrzeugkontrolle. Ihre Papiere bitte? Nö. Papiere bitte. Nein, ich kann nicht. Sie werden es nicht mehr loslassen wollen. Das sportliche Kompaktlenkrad im neuen Peugeot 208. Schon ab 9.990 Euro. Oder für 79 Euro im Monat. Jetzt unter Peugeot208.de. Oder bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder rund nach Schwärmer. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Facebook gefällt mir Party. Und die gefällt garantiert. Nämlich, wenn ihr auf der Facebook-Fanseite gefällt mir klickt, dann bekommt ihr heute 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr ist das gültig, nach Schwämmer. Ihr müsst aber was ausdrucken, ja? Schaut drauf, Codex/Codex Club. Nein, Facebook/Codex Club. Und wie gesagt, bis 24 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Großer Club, DJ Rocker und DJ Funky D. Kleiner Club, Dieter Jürgens und Dani Malle. Und ab 23 Uhr die Live-Übertragung, das wissen wir ja schon. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen, Samstag, 5 vor 12 heißt das Thema. 5 Freunde müsst ihr sein. Das kennt ihr ja, ja? Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr ein Zusammeneintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ich wiederhole, jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr Zusammeneintritt bezahlt, morgen bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ist das klar? Ja, wunderbar. Und dann ein kleiner Hinweis auf 29. bis 1.12., also Monatsende im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Das sind die berühmten Hardcore Days. Das sind mehrere DJs da. Ein Riesenaufwand, Fip Arera und so weiter. Tom Kraft, DJ Tom Kraft ist da. Dennis Green und so weiter. Schaut auf die Internetseite vom Codex. Vom 29. Donnerstag bis Samstag, 1.12. Die Hardcore Days. Die Hardcore Days. Codex Club in Aachen. Connection complete. You've heard it once before. You're asking for more. So we provide. It's coming. It's coming. Welcome. It's coming. Welcome. It's coming. And more. Message to board computer. We are go. Welcome to your radio. Welcome to the modern world, where the matchup is better. It began in the future. The matchup radio. Bring the noise! Stop New York! da ist wieder einiges drin. Ach, schon mal. Dario G, habt ihr das rausgehört? Avicii, Journey, Joan Myers. Oh, Spitzenklasse. Showtime, noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Wie alle. Jetzt kommt's. Oh, oh Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist da? Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Ja, kurz vor 20 Uhr nach Schwemmer. Oh, ich bin wieder heftige Diskussionen verwickelt mit meinem Freund Al. Al Bundy. Der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ah, ja, wie mache ich das, dass ich an eine Tochter rankomme? Ich habe es immer versucht, aber ich bin immer gescheitert. Du warst so blöd. Nee. Du warst doch immer dagegen. Lässt du mich jetzt mit ihr ausgehen? Bist du krank? Ist unmöglich, der Kerl. Dieser Mashup ist auch Weltkulturerbe für dich, ja? New Order, MC Hammer, Eurythmics, Talking Heads, Donna Summer. Wahnsinn. Also wieder eine Mischung 90er mit 60er. Ha? The Doors on Rockset. Kurz nach 20 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer. Hier geht's ins Wochenende mit vollem Power. Da hätte ich noch ein Beispiel. Noch krasser. Elvis und Fragma. Ja. Ja, ich habe wieder Diskussion mit seinem Beruf, ja. Er verdient doch nichts, weil er keinen Umsatz macht. Ja. Sehe ich vielleicht wie ein Betrüger aus? Das fragst du mich jetzt wirklich nicht, oder? Ich bin geborener Schuhhändler und ausgebildet. Ja, ja, ja, ja. Sagst du dazu, Mann? Yeah. Die meisten lachen und sind gut drauf, da! Der Gewinner diese Woche vom Psy. Die Mashups, die kommen ja ohne Ende raus. Aber das ist der Beste. Für diese Woche. Hallo Nachtschwärmer. 하지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 Was meint ihr, hä? Nicht schlecht. Oho, was ist denn da? Hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Angsthasen sollten euren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da liegen euch die Sicherungen raus. Yo, Michael Smith. HIV und DRK, GbR, GmbH, ihr könnt mich mal, THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RAP, USB, LMAA, PLZ und PS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG, OJEMINE, EKZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICE und SED, PVC, FCKW ist nicht okay. Fallen wir lieber auf. Yeah. Hände stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Stahl und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG mit freundlichen Grüßen. Ja, MFG mit freundlichen Grüßen. Die Fantastischen Vier, da ist noch U2 drin, The Blue Boys und so weiter. Aber wir haben kurz eine Verkehrsmeldung. Und zwar Offenburg, Wichernstraße an der Kreuzung bei der Eichendorfschule. Unfall mit Behinderungen muss gerechnet werden. Und dann noch die Blitzer, Nachtschwärme. In der Ortsdurchfahrt Waltersweier von Weier kommen, B33 Hornberg-Niederwasser Richtung Triberg, B294 zwischen Wolfach und Hausach und Ortseingang Teningen von Nimburg kommend. Dankeschön. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe gerade einen Geschmacksorgasmus. Oh, oh, das ist spitze. Hey, freut euch auf Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern Hauptstraße. Mit den Urbits unterwegs. Bei den Tank- und Rasthöfen Malberg West und Ost können Sie mit Ihren Urbits tanken, schlemmen, einkaufen und vieles mehr. An einem Ort, bei einem Stopp. Cityräder, Mountainbikes und sportliches Fahrradzubehör erhalten Sie bei Linkrad Quadrat in Gengenbach. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Wow! Die Cruise-Familie ist jetzt komplett mit dem neuen Chevrolet Cruise Station Wagon. Den dynamischen Kombi von Chevrolet gibt's jetzt mit bis zu 2.500 Euro Einführungsbonus ab 13.490 Euro. Ein Angebot der Chevrolet Deutschland GmbH. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Badwasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Da haust du doch einen Stopsel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Kinderüberraschung, das Stück für nur 43 Cent. Und Milchschnitte, Fünferpack oder Kinderpingui, Viererpack für nur 77 Cent. Netto-Marken-Discount, einfach eine Klasse besser. Jetzt schlägt 14. 14 Jahre Universal Dog in Love. 14 Jahre Liebe auf den ersten Beat. Macht sich bereit. Samstag, 10. November. Eine unvergessliche Geburtstagsnacht. Eine legendäre Party. Und du mittendrin. Heute Nacht hab ich mit dir durchgemacht. Feier bis in die Morgenstunden mit den Top-Acts Lumi D, Echo Fresh, Sis, Finger und Kabel, Pow Pow Movement und Ronny Trettmann. Samstag, 10. November. 14 Jahre Universal Dog in La. Da, da, da. Die 80er waren super. Da, da, da. Aber nur die Musik. Da, da, da. Zeit für ein neues Auto. Der Citroën C4 Cool & Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem. Schon ab 12.990 Euro. Entdecken Sie auch die anderen Cool & Sound Sondermodelle sowie viele weitere attraktive Angebote. Jetzt bei teilnehmenden Citroën-Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute am Freitag geht's wieder ab im Codex. Und wie? Nachtschwärmer. Kommt frühzeitig. Es sind viele Voranmeldungen da. Heute ist nämlich Gefällt mir Party. Und die gefällt nämlich richtig. Wer nämlich Gefällt mir angeklickt hat, bekommt 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, ist das nichts? Geht auf die Facebook-Seite vom Codex, da seht ihr näher, so müsst ihr was ausdrucken und mitbringen. Es sind schon 6.000, bald 7.000 Klicks. Nutzt das aus bitte, Nachtschwärmer. Codex sagt Dankeschön für über 6.000 Fans. DJ Rockhound und DJ Funky D im großen Club, im kleinen Club Dieter Jürgens und DJ Danny Malle. Da, da. Ja. Und ab 23 Uhr die Live-Übertragung direkt aus dem Club Gar. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag 5 vor 12. 5 vor 12 heißt die Party. Das war schon öfters. Fünf Freunde müsst ihr sein. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Einlass immer 22 Uhr übrigens, ja? Drei Dancefloors gibt's morgen Samstag. Yes, Dann darf ich erinnern an die Hardcore-Days vom 29. November bis 1.12. DJ Tom Kraft und so weiter ist da. Bill Deco, FIP Area und so weiter. Schaut auf die Internetseite, da werdet ihr alles sehen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Hey, Charlie 2000. Und eins muss ich nur nachreichen, ich bin am Samstag, 24. November in Rastatt Blittersdorf. Rastatt Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er Party mit Markus von der NDW-Welle. Ich will Spaß, ihr kennt ihn ja. Hubert K. Der ist ganz selten unterwegs, Hubert K. DJ Andy und meine Wenigkeit. Rastatt Blittersdorf, Festhalle, 24. November. Schön erfrischen, wenn man mal da Depeche Mode hört. Ha? Ja, wir haben 20.23 Uhr am Freitagabend. Freitagabend. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Nachtschwärmer. Der Präsident, das ist heute Musimo-Betrend. Pulle, Pulle. immer rum. I'm gonna take you to a place you've never been before. Dieser Mann ist die perfekte Waffe. Und jetzt, so und jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus. Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Feel the night, kill the lights, feel it under your skin. Eyes wide, keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause it feels like an overdose. And then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Mir ist schwindelig. Sei ruhig, das ist der erste Vorwärtsgang. Das ist das erste gewesen. Okay, hat mir noch nicht vom Hocker gerissen. Oder Mami, warum rennt Papi so im Zickzack? Sei ruhig und lad das Gewehr nach. Geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio O. Oh nein! Oh nein! Oh ja! Einfach nur dran! Ja, ich weiß, ihr seid härtere Gewinn, die kommen noch! Focus.

Sollten wir Sie fragen, welche Medien Sie zum Beispiel gerne nutzen, dann machen Sie mit. Mit Ihren Antworten helfen Sie dabei, Radio, TV, Zeitungen und Zeitschriften oder auch Internetangebote noch besser zu machen. Selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Die neuen Unisex-Tarife im Versicherungsbereich kommen. Profitieren Sie noch bis zum 21. Dezember 2012 von den meist günstigeren Alttarifen. Sprechen Sie am besten gleich jetzt mit den Beratern der Volksbank Offenburg und sichern Sie sich noch langfristig Ihre Vorteile. Wir machen den Weg frei. Volksbank Offenburg. Telefon Offenburg 8000. Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Liebe Dirty Diana von heißekontakte.de. Hier spricht die Ehefrau von Loverboy. Meinem Mann Walter, liebes Fräulein Diana, das einzig Sportliche an Loverboy sind seine Tennissocken. Volles Haar hat er, aber nur auf dem Rücken. Und ein heißer Liebhaber ist er nur von Bier und Korn. Ach ja, die Reise zum Gipfel der Lust könnte seine letzte sein. Loverboy ist nämlich 76. Haben Sie's? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Nacht noch nichts vor? Clickme.de. Für den Mann und die Frau. Click-me.de. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. Ich liebe Leder auf meiner Haut. Und wenn meine Frau fragt, wo ich war? Im Lederhaus aus Leidenschaft. Christina Trebes bei den schönen Taschen. Becks and More. Christina Trebes. Offenburg Hauptstraße. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Ohne Ende. Heute Abend nach Schwärmer ist was Besonderes im Codex. Das heißt Gefällt mir Party. Es gab schon hunderte Gefällt mir Partys überall, aber das ist ein ganz besonderes. Wer mich Gefällt mir angeklickt hat nach Schwemmer, und zwar auf der Codex-Fanseite, bekommt 20 Euro Freiverzehr, aber nur bis 24 Uhr. Also ausdrucken und vor 24 Uhr einlaufen ins Codex und 20 Euro Freiverzehr kassieren. Ihr könnt euch immer noch anklicken und ausdrucken. So, das Codex sagt danke für über 6000 Gefällt-mir-Klicks bei Facebook. Im großen Club heute DJ Rocker und DJ Funky D. Im kleinen Club Party-Time mit Ita Jürgens und Dani Malle. Codex Club in Aachen. Ja, morgen Samstag heißt das Thema 5 vor 12, das war schon öfters. Fünf Freunde müsst ihr sein. Und warum? Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Das ist eine richtige Partygrundlage, ne? Also ich wiederhole, jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Also ihr müsst eine Gruppe bilden. Auf drei Floors, Ecken ohne Ende. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Vom 29. November, also Ende des Monats bis 1.12., sind die Hardcore Days im Codex. Das ist jedes Jahr so. Das war früher im alten Laden, im Charlies auch so. DJ Tom Kräft und viele, viele DJs sind da. Nachtwärmer, Riesendeko, Flipbereich und so weiter. Schaut auf die Internetseite, da könnt ihr alles sehen. Und ich bin auch unterwegs nach Schwimmer am 24. Samstag diesen Monats. Und zwar in Rastatt Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er-Party mit Markus, Ich will Spaß, Hubert K., auch NDW aus der neuen deutschen Wellezeit, DJ Andy und meine Wenigkeit. Samstag, 24. November, Rastatt Blittersdorf. Ja, wir wollen feiern, da feiern wir auf jeden Fall. Geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Seid ihr auch okay nach Schwimmer? Ich hoffe doch. Action hier am Freitagabend bei Radio Uhr. Shuffling. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg, borrow, and steal. At first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Shuffling. Baby, again and again. Every day I'm shuffling. It's hard to look right at your baby. Ja, Carly Rae Jepsen. Das ist der Power ins Wochenende. Ist der Gaga? Ja, das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hitradio Uhr. Gaga. Mal spezial. Einfach nur göttlich, ja? Katy Perry, Whitney Houston. Kurz vor 21 Uhr. Hier gibt's Stress. Kelly war weg, ist sie wieder da. Kelly, hallo, grüß dich. Dieser Typ hat es gewagt, mich nicht mal anzufassen. Wer? Weißt du was, das erzähle ich meinen ganzen Freundinnen und ruiniere seinen guten Ruf. Ja. Ja, aber das kommt davon, weil du eine Kelly bist, hä? Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. So ist es, keine Chance, Kelly. Wahrscheinlich suche ich deswegen das Geld und die Liebe älterer Männer. Ja, da bin ich der Richtige für dich. Rühr sie an und ich häng dich an deinem Dickdarm auf. Komm, Jeden Freitag Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Klick. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Bang. Freitag. It's a good day. All day and all night. It's a good day. You're a nightclub, mobile or radio DJ. The use of samples, drop-ins, jingles... Why don't you move, damn it?

Und zusammen Eintritt bezahlt 50 Euro Freiverzehr. Morgen, Samstag, ist das klar? Auf drei Floors geht die Party ab. Ja, super. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Genau, und dann ist da Ende des Monats, vom 29.11. bis 1.12. sind da die Hardcore Days im Codex. Also da ist nicht musikalisch Hardcore, sondern ganz normal, aber partymäßig Hardcore Day, ja? DJ Tomcraft und so weiter, jede Menge DJs, ich glaube an die 20. Schaut auf die Internetseite codex-club.de. Da könnt ihr sehen, was da abgeht. Ich bin am 24. Nachtschwärmer, 24.11. Samstag in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er-Party, unter anderem mit Markus, dem deutschen Welle-Star Markus. Ich will Spaß und kleine Taschenlampe brennt, ihr kennt ja den. Und Hubert K., der ist ganz selten unterwegs. Der hat mehrere Hits, das wisst ihr ja, Nachtschwärmer. Und DJ Andy ist da und ich. Also acht, DJ Andy feiert Jubiläum und ich bin auch da und darf mitfeiern. Und leg sogar ein bisschen auf. Samstag, 24.11. Ja! Codex Club in Aachen. Und nach 23 Uhr geht ja die Live-Übertragung aus dem Club los. Maximum Clapping, Maximum Clapping. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet, aber immer dann der... Baby.

Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in die doofe Witze-Ecke. Air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Die doofe Witze, okay? So. Der neu eingestellte Gärtner im Kloster sonnt sich nackt. Eine Novizin kommt vorbei und fragt, was er da zwischen den Beinen hätte. Den Baum des Lebens, sagt er. Wenn du ihn streichelst, wächst er. Gesagt, getan, sieh da, der Baum wächst. Später erzählt die Novizin der Oberin, was ihr widerfahren sei. Die Äbtissin, so ein Schwindler. Mir hat er gesagt, das sei die Trompete von Jericho. Ich hab drauf geblasen und kein Ton ist rausgekommen. Die Trompeten von Jericho. Dankeschön, das genehmigt. Das ist wieder zu viel, ha? Trompeten von, das muss man merken, Trompeten von Jericho. Okay. Woher? Zwei haben wir ja in der doofen Witze-Ecke immer. Ja, auf einer Party geht es ganz turbulent zu. Eine Frau geht während der Party zu einem Mann, der es übertrieben hat, und sagt zu ihm, wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich ihn ihr Getränk vergiften. Darauf der Mann, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich jetzt sogar trinken. Ja, genau. Hallo. Hitradio. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. I love when it's 21.39 Uhr am Freitagabend. Hallo nach Schwemmer. Hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because that's enough for this. Heave your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. I get no down. Hallo, hallo Herr, was gibt's? Verhältst du dich heute ruhig? Was fasselst du uns da für einen Mist vor? Ja, du bist so ruhig, das wundert mich. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Du ja, okay. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. No.

fünf Freunde müsst ihr sein. Yeah. Jede Gruppe, jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr einläuft und zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr morgen. Ja, was sagt ihr dazu? Das ist ja der Hammer. Party auf drei Floors. Es geht voll ab. Einlass 22 Uhr wie immer. Ihr wisst Bescheid? Genau. Codex Club in Aachen. Und dann kommt da das Monatsende. Die Hardcore Days im Codex. Alle halbe Jahr im Herbst sind es die Hardcore Days. Im Sommer sind es die Hot Summer Nights. Vom 29. November bis 1.12. ist eine riesen Geschichte angesagt nach Tremor, DJ Tom Craft und so weiter. Geht auf die Internetseite codex-club.de, da könnt ihr es alles sehen, was da abgeht. Ich bin auch unterwegs nach Tremor am 24. Samstag. Und zwar in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Da ist eine 80er-Party, unter anderem mit Markus, ich will Spaß, NDW-Star, Hubert K., der ist eigentlich ganz selten unterwegs, dann DJ Andy feiert Jubiläum und ich bin auch da. Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Ja, wir wollen feiern, wir feiern natürlich. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Sperrt ganz schnell eure Muttis rein. Sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor ins Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Ja, die Nachtschwärmer haben's Radio längst an. Aber hallo. Wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Ah, check this out. Sensation hard is not in place. Mind and body must be free to please take it all in. Nothing to lose, everything to win. Let it control you, hold you, mold you. Not the old, the new. Touch it, taste it, free your soul and let it base you. Gotta be what you wanna. If the groove don't get you, the rival's gonna. I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. It's a source companion. This is cancer when I say rhythm is a dancer. Jetzt machen wir gleich das Snap-Spezial. Das war Snap mit Run DMC. Und was haben wir denn jetzt hier? Nachtschwärmer. Check this out. Check the sound.

to make the bitches, cause the bitches had to make other bastards some bitches. And we are here together. And all of us are made by these motherfuckers. So, are you ready, motherfuckers, to walk out on the floor now and start to dance? Super, in der Final Countdown. Immer freitags ist der liebe Charlie hier ab 19 Uhr bei Hit Radio. Und unvermeidlich, der Kerl ist auch immer dabei, dieser Schuhverkäufer. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Er reizt mich wieder. Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, Walla! Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Zender? Echt vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Einfach nur dran. Sicher, Digga. da. Ich frag dich, wie sieht das denn aus? Wie das denn aus? Und alle rasten aus. Den geilsten Digger, das Ding hat Swing. Und den zwei Giger, den kriegst als Ring. Weg die Show, mach mit, komm her. Einmal Blut, ich will noch mehr. Und das Asper, das da. Baum und Pflaster. Was von Asper? Hast du das da? Nein, deine Asper, meine Mio. Kommt für dich, mit Penner Dio. Oder frisch wie Bibi Pups. Das geht raus von alle Crew. Auf den Bass, Bass, wir brauchen Bass. Wir brauchen Bass. Ja, wir hoffen doch, dass ihr Bass habt nach Schwärmer. Habt ihr richtig aufgedreht? Richtig Bass. Richtig Bass. Weil sonst kommt die Musik ja nicht richtig rüber. Nach Schwärmer müsst voll aufdrehen, zumindest den richtigen satten Bass drin haben. Wir haben 22.08 Uhr am Freitagabend. Hallo. Immer freitags, wie ich erwähnt, von 19 bis 23 Uhr. Eine Blitzermeldung vom Edgar Hauer. Ein Blitzer B294 von Wolfach Richtung Hausach nach der langgezogenen Rechtskurve. Ah, da fällt mir gerade ein R. Blitzermeldung, langgezogene Rechtskurve und dein Auto. Du hast ja so ein Schrottauto, das ist ja schon 100 Jahre alt, oder? Das ist kein Schrottauto, sondern ein Dodge. Ah ja, ein Dodge, genau so ist es. Den hält ja nur noch der Kaugummi zusammen, dieser Deutsche, oder? Eines Mannes Auto ist seine Burg. Ich dachte, eines Mannes Haus wäre seine Burg. Ist es, wenn er den Drachen erschlagen kann, der drin wohnt. Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, dann steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! When she was just a girl, she expected the world.

Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Aachen. Willst du dich nicht ein bisschen zu mir legen? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Terrassenplatten von Uhl. Da stehe ich drauf. Er tut es bestimmt wieder. Es ist einfach hammergeil, für ihn zu empfehlen. Einfach das Beste, das muss man miterlebt haben. Sie auch. Spitze, spitze, spitze. Super genial. Die sind auch wieder dabei. Das dürfen auch Sie nicht verpassen. Das große Pistengaudi-Saison-Opening vom 14. bis zum 16. Dezember mit über 1000 Hörern in Galtür. Jetzt noch anmelden und mit Hitradio Ohr ein unvergessliches Partywochenende im Schnee erleben. Na, wie gefallen dir meine aufregenden Maße? Lassen auch Sie sich verführen von Betonerzeugnissen für Hof und Garten. Pflastersteine von Uhl. Da stehe ich drauf. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinner ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinner in Laa, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft Juwelierspinner. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend ist bestimmt Hölle, Nachtschwärmer. Heute heißt Gefällt mir, Facebook Gefällt mir Party. Und zwar wer von der Fanseite erstmal Gefällt mir anklickt und dann einen Ausdruck macht, da steht es genau drauf auf der Seite, bekommt heute 20 Euro Freiverzehr. Und der Haken, da ist, ihr müsst bis 24 Uhr den einlösen. Das gilt nur bis 24 Uhr. Codex sagt Dankeschön für über oder fast 7000 Klicks in kürzester Zeit. Also 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr abholen, Nachtschwärmer, nicht vergessen. Da. DJ Rockhorn, DJ Funky D im großen Club, im kleinen Dieter Jürgens und DJ Dani Malle. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag heißt 5 vor 12. 5 vor 12. Fünf Freunde müsst ihr sein. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, morgen bekommen 50 Euro Freiverzehr. Also eine Fünfergruppe, 50 Euro Freiverzehr. Das ist ein Wort. Hä? Einlass auch immer. 22 Uhr auf drei Floors. Dancing ohne Ende. Ende schon, bis 5 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und am 29. vom 29. November bis 1.12. sind die Hardcore Days. Die berüchtigten Codex Hardcore Days. Ja. DJ Tomcraft und so weiter. Jede Menge an die 20 DJs sind da. Nachdem man geht auf die Seite, schaut es euch an. 3 Tage Hardcore-Party. Hat nichts mit Musikrichtung zu tun. Hardcore-mäßig, Party-mäßig. Ja, genau so ist es. Und nachher, kurz nach 23 Uhr, kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Jetzt darf ich noch kurz Werbung für mich machen. Ich bin am 24. Samstag diesen Monats in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Zusammen mit DJ Andy, 80er Party, Stargäste Markus, ich will Spaß in Klammer, Hubert K. aus der neuen deutschen Wellezeit. Ihr kennt ihn noch, ha? Nächste Woche könnte ich mal wieder einen NDW-Mix bringen, ha? Ja, genau.

kurz vor halb elf. Hier ist Hit Radio. Hier geht's in den Freitag. In den Samstag. Radio in FHX Sound. Der Frauen finden ihren Arsch zu dick. 10% zu dünn. 5% finden ihn so okay, wie er ist. Und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben. Ja. Na, was habt ihr gedacht, Ladies? Gut, einen haben wir noch. Im Hintergrund läuft Paul Kalkbrenner als Teppich und Police. Wieso habe ich jetzt immer zum Schluss hin, habe ich auf einmal hier Rückkopplung? Keine Ahnung warum. Vielleicht bin ich da schon schwerhörig, wer weiß. So, nochmal, anderes Mikro. Am Abend vor der Hochzeit kommt der Bräutigam zu seinem Vater und sagt ihm, dass er seine Braut nicht heiraten will. Sagt der Vater, warum? Wieso? Darauf der Bräutigam, ja, weil sie noch Jungfrau ist. Sagt der Vater, recht so, mein Sohn. Was die anderen nicht haben sollen, brauchst du auch nicht zu nehmen. Das gibt's nur mal. Oh Mann. Aufhören, aufhören. Es reicht. Dankeschön. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Hey Girl. Ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ungeöffnet zurück sozusagen. Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Girl,

22.38 Uhr, 30. Hallo Nachtschwärmer. Oh, bei mir braut sich wieder was zusammen, Nachtschwärmer. Nimm mich. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Jetzt ist es sauer, ja. Das kannst du nicht machen. Waren heute nicht die Hufe von fetten Tanten zugeschlagen? Ja. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. Widerstand ist zwecklos. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Now, here comes the music. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new values. Please, would you mind saying that again? This is a journey into the sound. Back in the club, how you kids used to laugh. Oh, my gosh. The music just turns me on. When all is ready, I throw this switch. Eins, zwei, drei, vier.

in Aachen. Ein Hinweis, 29.11. Donnerstag bis 1.12. Samstag. Die Hardcore Days im Codex. Die Hardcore Days. Die Hardcore Days. Ja, da geht's tierisch ab nach Drummer, DJ Tomcraft und so weiter. 20 DJs sind da. Informiert euch auf der Seite codex-club.de bitte. Und ich bin am Samstag, 24. November in Rastatt-Blittersdorf in der Festhalle. Zusammen mit DJ Andy 80er Party und Stargäste Markus. Mehr Infos unter codex-club.de. Ihr kennt ja Markus. Ich will Spaß und kleine Taschenlampe brennt. Das waren seine größten Hits. Und Hubert Kader, der mehrere Hits. In der Festhalle Rastatt-Blittersdorf. Ja? Alles klar, oh, danke schön. Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Supporten. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! Das Schönste, was wir so tun können, ist tanzen. Tanzen. Tanzen. Give me a funky ass bassline. Okay. Ja, habt ihr das gemerkt? Freestyle. Touch in the Night von Silent Circle. Eigentlich ein Fox-Titel aus den 80ern. Der Mike aus Schutterwald hat den geremixt. Super. 22.52 Uhr. Meine letzten 8 Minuten sind gleich angebrochen. Ach ja, wer mich noch nicht kennt, Nachtschwärmer, kann auf Facebook bitte gehen, Charlie 2000 in Buchstaben und klickt an, dass ihr mich kennenlernen wollt. Ich habe wieder ein paar freie Plätze. Also dann tschüss. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Der letzte Cowboy, ja.

never lose your outside. Ja, Schufa Robin, wir verabschieden uns jetzt. Meine letzte Frage an dich. Wie sieht es mit Kelly aus? Darf ich mit dir ausgehen? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Danke. Ich geb's auf. Noch eine schöne Woche dazu, natürlich, ganz klar. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. 20 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Frohwerk. Dank einer Koalitionsmehrheit ist heute im Bundestag das Betreuungsgeld durchgesetzt worden. SPD und Grüne machten in einer hochemotionalen Debatte aber klar, dass man im Falle eines Wahlerfolges das umstrittene schwarz-gelbe Gesetz als eine der ersten Regierungsmaßnahmen wieder kassieren werde. Bei der Praxisgebühr waren sich hingegen alle einig. Alle anwesenden Abgeordneten stimmten für die Abschaffung zum 1. Januar 2013. Die Verhandlungen über den EU-Haushalt des kommenden Jahres sind in Brüssel gescheitert. Dies teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit. Die Vertreter der 27 EU-Regierungen und des Europaparlamentes trennten sich ergebnislos. Es war eine große Machtprobe hier in Brüssel zwischen den EU-Regierungen und den EU-Abgeordneten. Und weil niemand nachgeben mochte, sind die Verhandlungen über den EU-Haushalt des kommenden Jahres erst einmal geplatzt. Dabei ging es noch gar nicht wirklich um diesen Haushalt von gut 130 Milliarden Euro. Die Parlamentarier ließen bereits die Muskeln spielen, als man noch über eine Erdbebenhilfe für Italien sprach. Nun haben beide Seiten also noch bis Dienstagabend Zeit, um sich vielleicht doch noch in letzter Minute zu einigen.